Unzählige Beispiele zeigen unser gewaltvolles Verhältnis zur Welt, das unsere Zeit, die man auch das Anthropozän nennt, prägt. Aus der Perspektive nahezu aller nichtmenschlichen Lebewesen der Erde sind wir nicht die Protagonisten dieses Planeten, sondern Milliarden von Antagonisten, bösartig und brutal, von der eigenen Selbstgerechtigkeit verblendet und letztlich gefährlicher, als es sich irgendein Horror- oder Zombiefilm ausdenken könnte. Erinnern wir uns an den Antihelden Thanos aus Kapitel 2, der dachte, er müsse die Welt retten, indem er sie fast zerstört und sich selbst für den Protagonisten hielt. Am Ende seiner antagonistischen Heldenreise erkannte er, dass er der Antagonist ist. Diese Reflexion ist der erste Schritt auf dem Weg zum wahren Protagonisten. Ganz wie der Held wird er zum Herrscher der beiden Welten. Dann beginnt seine Geschichte bestenfalls noch einmal von Neuem. Das letzte Bild. Der britische Fantasy-Autor Sir Terry Pratchett hat die Macht von Geschichten auf der von ihm erfundenen und in zahllosen wunderbaren Romanen bespielten Scheibenwelt zu einem eigenen chemischen Element verdichtet, dem Narrativium. Dieses Element und seine übermenschliche Kraft sind bei ihm so real wie die Sonne oder die knochenbrechende Kraft eines Orang-Utans, der zugleich Bibliothekar ist. Auf unserer Rundwelt hingegen verhalten sich die Menschen laut Pratchett nur so, als existiere das Narrativium um sie herum. Wir erwarten, schreibt er, dass es morgen nicht regnet, weil Dorfkirmes ist und weil es unfair wäre, wenn Regen das Fest verderben würde. Oder wir erwarten getreu der pessimistischen Art unserer Landsleute häufiger, dass es regnet, weil Dorfkirmes ist. Das Narrativium jedoch erklärt uns nicht nur die generelle Bösartigkeit oder Gutartigkeit der Welt, sondern beeinflusst auch unmittelbar unsere Handlungen und sogar ganze Epochen der Menschheit. Innerhalb unseres nach Geschichten aufgebauten Geistes gibt es Pratchett zufolge so etwas wie eine seltsame Schleife, die wie ein Möbiusband die materielle und die geistige Ebene des Daseins vertauscht. Gute Geschichten fühlen sich für uns so materiell an wie Dinge, und genau aus diesem Grund können Geschichten so mächtig sein. Wir wünschten, die Welt wäre wirklich vom Narrativium angetrieben, und jede Geschichte würde wahr, wenn wir sie erzählen. Aus diesen Wünschen heraus werden Geschichten manchmal wirklich wahr. Ob es das Narrativium auf unserer Welt gibt oder nur auf der Scheibenwelt, ist aber letztlich völlig egal. Weshalb genau sind die Amerikaner damals auf den Mond geflogen? Und ja, sie sind es wirklich. Weil die Russen an Bord des Sputnik den ersten Mensch im Weltall hatten und man in den USA alles, aber auch wirklich alles dran setzte, die bis dahin stiefmütterlich behandelte Raumfahrt der NASA an die Weltspitze zu bringen, um so die Überlegenheit des kapitalistisch-demokratischen Narrativs zu beweisen. To get along and get ahead, wie Wills Dawe sagen würde, bedeutete in den 60er Jahren eben strikt gemäß des Narrativiums zu handeln. Heute muss es bedeuten, strikt gemäß der Ehre zu handeln und nicht länger Antagonist zu sein und einander von dieser Umkehr zu erzählen. Sicherlich haben Sie längst bemerkt, dass die Kapitel dieses Buches nach den Stadien der Heldenreise benannt sind. Wir sind im 12. und letzten Stadium angelangt. Rückkehr in die gewohnte Welt mit dem Elixier. Durch die dafür notwendige Verwandlung sind wir nun Herrscher der beiden Welten und wieder dort angekommen, wo unsere Reise begann. Das Buch in Ihren Händen ist immer noch das gleiche, aber wir haben uns verändert.